liege im Fieber, wenn die Bilder toben von der Nacht, in der du von uns gingst. Ich sehe dich lieber, den Weg mir säumen, hier im Schacht, wo das Leiden stumm singt. Wir fühlten uns göttlich, unzerstörbar, wie zwei Zaren, die die Welt befehlen. Doch wir waren zerbrechlich, leicht versinkbar, zu weit rausgefahren nach aller Seelen. Wir suchten nach Liebe für unsere Seelen, die bös vergiftet in den jungen Jahren. Wir waren wie Diebe, die sich selbst bestahlen, weit abgedriftet in den Dreck gefahren. In den Nächten liehen wir uns Flügel, wir flogen zu hoch und stürzten zu tief. In synthetischen Schächten lebten wir Lügen, der Kummer taucht hoch. Von diesem traurigen